zu mir, mich erst die Hände abwischen und ein Smiley aufsetzen und ein Märchen auftischen. Wir kennen uns so gut, sind von der unfeinen Sorte. Da reicht ein Schlag auf die Schulter und wir sparen uns die Worte. Wir haben was erlebt und meistens dasselbe. Im Feinstaubrevier zwischen Oder und Elbe. Wir kennen uns aus, denn wir kennen's von innen. Seit einem halben Jahrhundert und können ein Lied davon singen. Wir haben uns als harte Rocker getan und haben uns vor den falschen Frauen gewahrt. Wir haben uns gefesselt, verschmäht und verbrüdert. Das sind alte Geschichten, da kannst du Häuser drauf bauen und Dämme mit Dichten. Wir sind alte Freunde und stehen gerade dafür, da passt nichts dazwischen. Wir sind wir. Wir sind wir. Wir sind unterwegs und dabei wird es bleiben, solang's einen angeht, was wir da treiben. Komm rüber zu mir, wir sind nicht in Eile. Rück'n Stuhl ran und setz dich und bleib noch ne Weile. Da steht und das hält, das sind alte Geschichten. Da kannst du Häuser drauf bauen und Dämme mit Dichten. Wir sind alte Freunde und stehen gerade dafür. Da passt nichts dazwischen.